dass die Freimaurer insinuiert, die unbekannten Oberen seien Friedrich und Voltaire, das heißt neutemplerischen Ritus, der fortan 1748 Saint-Germain erscheint in Paris und bietet dem König seine Dienste als Chemiker und Tinkturenexperte an. Friedrich der Zweite, im Salon der Pompons von Preußen, lässt sich initiieren. Als Friedrich der Große wird er zum 1760 Saint-Germain in undurchsichtiger Saint-Germain zieht sich zurück, um Philosoph inconnu zu werden. Wird in London ein Delegierter der strikten Observanz verhandelt mit Villermoss. Ergebnis ist ein schottisches Direktorium der Provinz von Alvernia. Daraus entsteht später der rektifizierte schottische Ritus. Saint-Germain in Russland. 1776. Saint-Germain unter dem Namen Graf Freilich gibt es mittlerweile in 700 Logen. Der Graf erscheint wie ein Nachfahr von Weißhautbildung einer Diagramm einer Geheimorganisation beschreibt, aller der jedes Mitglied nur seinen unmittelbaren Vorgesetzten kennt. 1782. 1789. Beginn der Französischen Revolution. Krise der Logen in der strikten Observanz. 1783. 1794 gründet den Ritus. Am 8. Vendémiaire präsentiert der Abgeordnete Grégoire dem Konvent das Projekt eines Conservatoire des Arts et Métiers. Das Museum wird 1799 vom Rat der 500 in dem ehemaligen Kloster Saint-Martin-des-Champs eingerichtet. Der Herzog von Braunschweig appelliert an die Logen, sich freiwillig aufzulösen. Eine giftige subversive Sekte habe sie allesamt infiziert und verdorben, der die Zahl der Hochgrade bis auf 90 erhöht. 1798. Aufdeckung Verhaftung Cagliostros in Rom. Lia, während ich diese Liste zusammenstellte, blieb ich, so oft ich konnte, bei dir. Du weißt es. Du hast an einem Kurs für schmerzlose Geburt teilgenommen und ich versuchte, deine Übungen mitzumachen. Pim. Es ist doch auch meins, das Kleine. Ich will nicht den werdenden Vater spielen, wie man ihn aus dem Kino kennt, der nervös auf dem Korridor hin und her rennt und sich eine Zigarette an der anderen ansteckt. Viel mehr wirst du nicht tun können. Es kommt ein Moment, der ganz allein meine Sache ist. Außerdem rauchst du nicht und du willst es ja wohl nicht bei dieser Gelegenheit angewöhnen. Also, was mache ich dann? Du beteiligst dich nachher. Wenn es ein Junge ist, erziehst du ihn, bildest ihn, verschaffst ihm einen schönen Ödipus, wie sich's gehört, stellst dich dem rituellen Vatermord, wenn der Moment gekommen ist, lächelnd und ohne Geschichten zu machen. Und dann zeigst du ihm eines Tages dein miserables Büro, die Karteikästen, die Druckfahnen und sagst, mein Sohn, dies alles wird eines Tages dir gehören. Und wenn es ein Mädchen ist? Dann sagst du, meine Tochter, dies alles wird eines Tages deinem Nichtsnutz von Gatten gehören. Wir lagen im Dunkeln und hielten uns an den Händen, weißt du noch? Und ich fantasierte. Das kleine Ding in deinem Bauch, das war etwas Wahres, Echtes, das durch seine Geburt allem Unsinn der Diaboliker Sinn geben würde. Arme Diaboliker, die ihre Nächte damit verbrachten, sich chymische Hochzeiten auszudenken und sich zu fragen, ob am Ende wirklich 18-karätiges Gold herauskommen würde und ob der Stein der Weisen nicht ein kläglicher Gral aus Steingut wäre, während mein Gral hier in deinem Bauch war. Und als er herauskam, wie blass du warst, aber von perlfarbener Blässe, wie du gelächelt hast. Jemand hatte dir das Haar hochgebunden und in eine weiße Haube gesteckt. Zum ersten Mal habe ich deine Stirn in all ihrer weißen Pracht gesehen. Und neben dir lag's, das Kleine. Das ist Giulio, nicht? Mein Rebis. Auch ich hatte ihn gemacht. Und nicht aus Leichenteilen und ganz ohne arsenhaltige Seife. Er war komplett. Er hatte alle 10 Finger und alle da, wo sie hingehörten. Ich wollte ihn ganz sehen. Oh, was für ein schönes Pimmelchen. Und was für dicke Eier es hat. Das ist dein Verdienst, Liebes. Das ist in dir gewachsen. Na klar ist das mein Verdienst, Affe. Ich habe allein gezählt. Auch du zählst für mich alles. 1868. Bakunin gründet die Internationale Allianz der Sozialistischen Demokratie, angeblich inspiriert von den bayerischen Illuminaten. 1875. Helena Petrovna Blavatsky gründet in London die Theosophische Gesellschaft. 1907. Aus den Golden Dawn geht die Stella Matutina hervor, Madame der Yates sich anschließt. Von der theosophischen Rolle des Grafen von Saint-Germain. 1909. Zu seinen Inkarnationen. Spencer Lewis erweckt in Amerika den Antikus Mysticus Ordo Rosa Cruzis Alban. 1916 demonstriert er in einem Hotel mit Erfolg die Umwandlung eines Stückes Zink in Gold. Proklamiert die absolute Gewissensfreiheit. Und was bedeutet das alles? Fragen Sie das nicht mich. Sie wollten Daten und Fakten. Hier sind Sie, mehr weiß ich nicht. Wir werden alle hier fragen müssen. Ich möchte wetten, dass nicht mal er alle diese Organisationen kennt. Na, hören Sie mal, das ist doch sein täglich Brot. Aber wir könnten ihn ja mal auf die Probe stellen. Fügen wir doch eine nicht existierende Sekte hinzu, eine kürzlich gegründete. Tres, wir sind drei hier. Also Tres. Was ist das? Wenn es ein Akrostichon ist, muss ich darunter einen Text verbergen. Sonst hätten meine Rabbiner nicht das Notarikon praktizieren können. Schauen wir mal. Templi Resurgentes Equites Synarchici. Wie klingt das? Sehr gut. Sehr gut. Wir drei. Lia, Giulio und ich. Jetzt bin ich neugierig, was Allier sagen wird. Tres? Tres? Nie gehört. Hätten wir doch Allier nichts gesagt, dann würde Belbo noch leben.